Hallo erstmal. Wir wollen jetzt mal anfangen. Also, ihr habt ja gesehen, hier, das ist Peter Gerdelos, der über seine Thesen reden wird, die er in diesem Buch hier, How Nonviolence Protects the State, irgendwie dargelegt hat. Wir haben ein kleines Problem gehabt jetzt in der Vorbereitung, weil eigentlich ein anderer hier zur Übersetzung vorgesehen war und leider unser professioneller Übersetzer sozusagen krank geworden ist und ich jetzt hier einspringe und deshalb großartig. Bitte ich um Verständnis, wenn es nicht immer so leicht rüberkommt. Also wir versuchen das einfach jetzt so zu handhaben, weil er kann auch Deutsch, sein Bruder kann auch ziemlich gut Deutsch und dann versuchen wir das hier irgendwie so rüberzubringen, dass jeder mitbekommt, worum es ihm geht. Es sei denn, es wird überhaupt keine Übersetzung gewünscht, dann können wir es auch einfach auf Englisch machen, aber ist vielleicht besser mit Übersetzung. Okay. Hallo, ich heiße Peter, komme aus den USA. Und wenn etwas nicht laut genug ist, bitte sagen Sie mir. Zu leise? Okay, is this good? Better? Yes. All right, great. So I wrote this book, How Nonviolence Protects the State, which is an argument against nonviolence within radical social change movements. Okay, also es geht einfach darum, gegen Gewaltlosigkeit in radikalen sozialen Bewegungen als einzige Methode eigentlich vor allem. And in the United States, among anarchist movements and anti-capitalist movements, nonviolence is in a lot of cases the context, or at least controls the context. So since that's not the case quite so much in Europe, I thought that I would start off by talking about the situation in the United States and how it came to be that way. Okay, also Gewaltlosigkeit ist eigentlich der Kontext, also er sagt jetzt Kontext, aber es ist also der Rahmen, in dem irgendwelche Aktivitäten stattfinden und er hat den Eindruck, dass in Europa das nicht ganz so extrem ist und er möchte jetzt was dazu sagen, wie das in den USA dazu gekommen ist, dass eben Gewaltlosigkeit das alles Entscheidende ist sozusagen. Of course, in the US it wasn't always where pacifism was in a place of control. In the 60s and 70s there were very militant movements in the US, of course, and these were essentially repressed. Okay, also auch in den USA war es nicht immer so. Auch in gerade in den 60er, 70er Jahren gab es sehr radikale Bewegungen, die halt vom Staat dann unterdrückt worden sind. One major factor is a lack of connection with the past, and this stems from a number of things, including the success of the government repression. Also ein Grund dafür ist die fehlende Verbindung zu früheren Kämpfen oder der Geschichte des Kampfes und auch des Erfolges eben der Unterdrückungsmaßnahmen des Staates. COINTELPRO, which is short for Counterintelligence Program, was a very successful FBI program of repression, targeting especially the Black Liberation Movements, the American Indian Movement, the Anti-War Movement. Also zum Beispiel eine dieser Repressionsmaßnahmen ist eben diese COINTELPRO, das ist, sag's nochmal, Government? Counterintelligence Program. Counterintelligence Program, also kann man das ein bisschen übersetzen? Also gegen der Intelligence heißt ja eigentlich sowas wie Geheimdienst oder so, Intelligence Service, also so eine, und es ging eben insbesondere gegen diese radikale Black Panther Bewegung, auch gegen Widerstand zum Vietnamkrieg und was war das dritte, war so American Indian Movement. American Indian Movement, also die Bewegung der Ureinwohner oder der Native Americans. So while these repressive programs stopped resistance movements, things like the introduction of drugs and also the culture industry, mass culture, dried up the base of support. Also eben die Drogen und die Massenkultur, die da eben Einzug gehalten hat, hat eben die so ein bisschen eine Basis für die Unterstützung für solche Bewegungen entzogen. The result of this is that hardly any organizations, periodicals, social centers, or other infrastructure have survived among radicals from that time to this time. Almost everything is built up new. Ja, also das Ergebnis davon war, dass eben kaum etwas von diesen früheren Strukturen irgendwie überlebt hat, also Zeitungen, Zeitschriften oder Social Centers, Organizations. Ja, irgendwelche Einrichtungen, wo sie sich getroffen haben oder organisiert haben, also fast nichts von dem ist erhalten geblieben. The veterans of those earlier struggles are either dead, in prison, have been incorporated into the system, especially academia, or they were pacifists and never received the repression to begin with. Also die Teilnehmer oder Veteranen dieser alten Bewegung sind entweder tot oder im Gefängnis oder haben sich da eben korrumpieren lassen, sind halt eingegliedert worden in das System, vor allem eben Akademiker. Oder sie waren sowieso schon immer Pazifisten und deshalb hat sich da auch nichts geändert. So the result of that is that new radicals, new people who are joining anti-capitalist, anarchist movements, learn the history of the struggle from the system itself. They learn the official history. Okay, also das Ergebnis ist, dass eben jetzt die neuen Radikalen sozusagen eigentlich nur die Geschichte mitbekommen, die offizielle Geschichte ist. Also sie lernen halt das, was sie in den Schulen oder so halt vom Staat gelernt haben und haben nicht irgendwie eine andere Perspektive. Or alternately, they learn the history of struggle from these same co-opted academics and pacifists. Ja, beziehungsweise eben dann von denen, die sich da eben angepasst haben an das System, den Akademikern oder den Pazifisten. And finally, another thing that keeps the movements today separated from the struggles of the past is that they're primarily youth movements. There are very few older people in them, and there's really no infrastructure for supporting it beyond that. Once people get a job, or they get pregnant, or they have to take care of sick parents, or anything like that, they leave the movement because there's no support in the movement. Also ist auch so, dass es eigentlich mehr Jugendbewegungen sind und wenn es darüber hinausgeht, da fehlt dann einfach die Infrastruktur dafür oder die Strukturen dafür, dass irgendwelche, wenn sie älter, also es sind sehr wenig ältere Leute dabei und wenn Leute älter werden oder irgendwelche Probleme haben, krank werden oder auf irgendjemanden versorgen müssen oder so, dann fallen sie da praktisch wieder raus und so bleibt es eigentlich immer eine Jugendbewegung. So throughout the late 70s and the 80s, resistance was primarily carried on through the peace movement, the environmental movement, and the feminist movement. Also zu den 70ern und frühen 80ern wurde eben, wenn es so Widerstand gab, dann in erster Linie durch die Friedensbewegung und die Umweltbewegung und die Frauenbewegung eben weitergetragen. And each of these have different factors that really kept them pacified. Und jede dieser Bewegungen hat aus spezifischen Gründen ist friedlich geblieben oder hat Fokus auf friedlichen Aktivitäten gelegt. Darum. The peace movement in the States was largely Christian. Also die Friedensbewegung war in erster Linie christlich. And the tactics that they focused on were things like holding witness, speaking truth to power. Ja, und also ihre Vorgehensweise war eher halt so. Naja, sowas wie beten für den Frieden, Andachten halten, Mahnwachen und versuchen, mit praktisch speaking truth to power, meinst du sowas wie, ja, mit zu überzeugen, einfach wenn wir sagen hier, was richtig ist, was die Wahrheit ist und so, die werden das dann schon übernehmen, so ungefähr. So purely symbolic actions designed to shame or inspire, but not to cripple the system. For instance, hammering on a missile silo or pouring your blood on a missile silo. Also in erst rein symbolische Aktivitäten, die dann eher so eine Art schlechtes Gewissen oder hier irgendwas anprangern wollten, aber die eigentlich keinen wirklichen Effekt hatten. The peace movement was also almost entirely white. Ja, und es war in erster Linie eine weiße Bewegung, also die Friedensbewegung. And race in the United States plays a major role in the pacification of resistance, which is a theme that will keep coming up. Yeah. Also die Unterschiede zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen ist auch ein, oder die Trennung zwischen den ethnischen Gruppen ist eines der wichtigsten Elemente der Pazifizierung sozusagen des Widerstandes, und da wird er später noch weiter drauf eingehen. The reasons that the peace movement was mostly white was because they ignored the war at home, which was waged disproportionately against people of color. Also, warum die Friedensbewegung in erster Linie weiß war, liegt halt auch daran, dass sie praktisch die inneren Konflikte irgendwie ignoriert haben. Also, das nennt es den War at Home, also der Kampf, also die Unterdrückung der eigenen Gesellschaft, die in erster Linie eben nicht gegen die Weißen gerichtet war, sondern gegen andere Bevölkerungsgruppen, oder ist immer noch. And then they also ignored resistance abroad in the global south, taking a philosophy of turning the other cheek rather than resisting. Okay, dann mal cheek, weiß ich nicht. Turn the other cheek. Achso, ja, also okay, die andere Wange hinhalten. Also, ja, also sie haben auch den Nord-Süd-Konflikt oder so auch eher ignoriert und auch so eine, na, dieses Prinzip, also wenn du eins auf die eine Wange kriegst, dann halt die andere Wange auch hin, so eben dieses christliche Prinzip. So then there was the environmental movement, which used primarily education and also civil disobedience. Okay, dann gab es eben die Umweltbewegung, die in erster Linie halt versucht hat aufzuklären und mit zivilen Ungehorsam irgendwas zu erreichen. There were occasional uses of sabotage. Also ab und zu auch mal durch Sabotage. But these environmental NGOs, these environmental charitable organizations, always held a great amount of power in the movement. Aber innerhalb dieser Bewegung hatten eigentlich so diese Nichtregierungsorganisationen immer alles so in der Hand. Also die hatten eigentlich den größten Einfluss auf diese Bewegung. So of course they discouraged illegal activities. Und deshalb haben die das dazu, also sie waren, sind halt gegen illegale Aktivitäten eingetreten und konnten sich halt damit dann auch weitestgehend durchsetzen durch den Einfluss. The environmental movement was also mostly white. Und war auch in erster Linie eine weiße Bewegung oder Bewegung von Weißen. Probably because they held to this myth of pristine wilderness that they were defending. Pristine. Ach so, okay. Also weil sie so diese ungestörte Wildnis da irgendwie propagiert haben, also Natur, alles Natur belassen. So they were irrelevant to urban populations and often at odds with peasants, indigenous populations and okay. Immigrants. Also deshalb haben sie für städtische Bevölkerung eigentlich keine große Rolle gespielt und hatten auch Konflikte eben mit indigenen Bevölkerung oder ländlicher Bevölkerung, die halt da das ein bisschen anders gesehen haben. The feminist movement was won over fairly early on with government reform. Government reform. Yeah, I have to say something. The feminist movement was won over early on. Also wurde sehr früh für Reformen eingewonnen, oder? Okay, gewonnen, dass sie halt eher reformistisch dann waren, ja? And so brought close to the government. Okay, ja. Yeah. Also, sie hatten also ja, dann eben wurden sie stärker dann eben einbezogen oder gewonnen, sind halt so in stärkere Nähe dann zu der Regierung oder zum Staat gekommen. And in large part, this was at least partially the fault of radical movements themselves, because the government proved much more responsive to feminist demands than many radical groups did. Mm-hmm. Also, ich meine, es liegt auch zum großen Teil eben an diesen Bewegungen selbst, weil eben die Regierung zum Teil da mehr darauf reagiert hat auf solche Forderungen als andere radikale Bewegungen. Ja. Yeah. So the feminist movement came to support middle class demands, advancement in academia and corporate America. Mm-hmm. Also, wurde halt sehr stark zu einer so einer Mittelschichtsbewegung und oh Mann. Also in, im Middle-Class-Movement. Ja, okay, das reicht eigentlich schon. Okay. So there were exceptions to all of this and radical undercurrents that survived in all of these, but overall it was a sea of reformism. Okay, also es gab natürlich Ausnahmen, aber insgesamt war es einfach ja, Reformismus pur, wenn du meinst. Eine Frage? Oh, also, I forgot to say there's three sections to this, and after each section, I want to stop so that we can have questions or discussion, and then go on to the next section. So I have it written here so that you can see if your question will be answered in the next section or if it'll be talked about here. Okay. And open storage. Also ihr habt, seht ihr, er hat hier so seinen Plan, hier, den er heute besprechen will, da dargestellt. Und er wird nach jedem Abschnitt eine kleine Pause einlegen, das wegen Zurückfragen. Und ja, vielleicht kann man das auch kurz durchgehen. Kann ich, ist vielleicht doch nicht alles verständlich, vielleicht kann man es kurz nochmal auf Deutsch sagen. Also der erste Abschnitt, wo wir jetzt schon dabei sind, sind eben die Hintergründe. Oder also die Überschriften stehen ja auch hier nochmal kurz da. Also wie es eben zu dieser Befriedung gekommen ist oder Pazifizierung der Bewegung. Über den ersten Teil hatten wir ja schon eben das Ende des keinen Kontakt mit den historischen Bildungen, machen wir gleich beim zweiten weiter. Eben die Hintergründe der anarchistischen Bewegung heute, dann der Kontext, in dem eben solche Aktionen stattfinden, es wird dann auch speziell auf Seattle und nachfolgende Mobilisierungen eingehen. Und im dritten Teil dann eben so dieses Prinzip der Gewaltlosigkeit oder die Philosophie, die dahinter steckt, und die Ausreden, dann die was er als den Rassismus der Gewaltlosigkeit nennt, und so die Passivität und den Machismo, der da mit drin ist. Und dann wie eben die Kontrolle abweichender Meinungen. Ja. So, one more section to the first part, and that's on racial barriers, which I said comes up a lot. Okay, jetzt möchte ich nochmal auf diese ja, Grenzen oder Trennungen zwischen diesen ethnischen Gruppen eingehen. So the civil rights movement that was very strong in the U.S. in the 60s and 70s transformed into, in part, the black liberation movement. Okay, also die Bürgerrechtsbewegungen in den 70er, 80er Jahren sind sehr stark in diese schwarzen Bewegungen involviert oder sind übergegangen, oder wie hast du gesagt? Into the Black Liberation Movement. Ja, also something more radical and militant. Okay, also eine militante Reform in der Black Liberating, ich weiß nicht, ob man schwarze Befreiung sagen kann, aber ja, also für die Rechte der schwarzen Bevölkerung. That faced severe government repression and to a certain extent was stopped, but the civil rights movement still continues today in the US. Also das hat zu sehr starker Repression von Staatsseite geführt, und es wurde auch hat auch zum Teil diese Aktivitäten beendet, aber es geht immer noch weiter, diese Bürgerrechtsbewegungen. And that's something that most white people in the States don't know or think about. Und das ist etwas, was viele Weiße irgendwie gar nicht mitbekommen oder ja, gar nicht daran denken, dass es eben noch gibt. Because they're familiar with the official history, which is that the civil rights movement won and racism's gone. Ja, also weil sie haben halt diese offizielle Geschichtsschreibung gelernt, dass eben die Bürgerrechtsbewegung gewonnen hat und es keinen Rassismus mehr gibt in den USA. Resistance also continues by several indigenous nations, despite severe repression, and also the Puerto Rican independence movement. Also es gibt auch weiterhin Bewegungen von eben verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen, also Ureinwohnern und von den Puerto Ricanern. So these things continue, but because of all the repression and a number of other factors, they're in survival mode. They focus on basic survival. Okay. Also diese Bewegung gibt es nach wie vor, aber wegen dieser starken Unterdrückungsmaßnahmen ist eigentlich der Hauptschwerpunkt daran, überhaupt zu überleben als Organisation oder als Bewegung. One of the things that separates people of color from white radicals in the U.S. is these very different experiences of resistance and repression, totally different consequences. Okay, also einer der Hauptunterschiede, der eben diese Gruppen von Weißen in Amerika unterscheidet, ist, dass sie halt ganz andere Erfahrungen mit Widerstand machen oder gemacht haben. So the survival activism that is very prevalent in many communities of color, white radicals often dismiss as reformism. Mm-hmm. Also Lebensstrategien oder sozusagen der in diesen Teilen der Gesellschaft oder von diesen Bewegungen wird von weißen Aktivisten oft so als reformistisch so abgetan. And so in addition to government repression, other factors are white control of the culture industry and the massive auto repression of crime in the prison system. Also neben der staatlichen Repression kommt halt dazu, dass eben die Dominanz der Weißen durch in der Massenkultur und dann Probleme eben durch oder Selbstunterdrückung durch das Gefängnissystem und Gewalt. So that's the end of the first section. Okay, das wär's zum ersten Teil. If anybody has questions or things that they want to discuss about that part. Also wenn's Fragen gibt oder irgendwelche Sachen, die ihr ansprechen wollt, diskutieren wollt. It's for the very beginning, where you say that not so many older people make the fight. So I think it can also be a chance that there are always young people having their own new ideas for the situation, and they always must start a new. It can also be good. Maybe repeat the question for the day. Okay. Habt ihr das verstanden? Okay. Also wir können auch die Fragen ruhig auf Deutsch stellen, weil er wird es dann ins Englische übersetzen. Und also sie hat es bloß gerade nochmal gefragt, bezogen auf die Sache mit dem Alter, dass es eigentlich immer so eine Jugendbewegung ist. Und sie hat gefragt, ob das nicht auch irgendwie ob das nicht auch ein positiver Aspekt hat, dass dann immer wieder so neuere Impulse sozusagen kommen, oder? So in der Art. So I guess just to repeat the question or the comment in my response, it definitely is important having youth in the movement and having this new influx of ideas and not having things cemented, because at the very least in the US it's clear that, you know, our elders fuck up pretty easily. but it's also a problem when the average age of people in the movement, they've only been involved 3 years or just 2 years, or maybe even if they're 5 years in the movement, then they're the really experienced ones. Also es ist schon richtig, dass es gut ist, dass da auch irgendwelche neue Impulse und sowas kommen, aber es ist es ist halt ein Problem, dass das so eine starke Fluktuation dann auch ist, also dass halt die Älteren dann halt, also sagt es fucked up, also dass sie halt dann irgendwie halt sie fallen dann halt wieder raus, passen sich halt dann irgendwie an, und jemand, der 5 Jahre dabei ist, der ist dann schon so der Erfahrenste oder sowas. Also es ist halt so eine sehr kurze Zeitspanne, in der dann Leute wirklich aktiv sind. And when also activism or being revolutionary stands as just sort of a phase of something that you do before you get a real job or before you get a family. And if you can't continue with that once you have a family, then it seems like it's much weaker of a movement and more susceptible to being like a punk fashion show in the US. Okay, also es hat mehr sowas von so einer Lebensphase, die man halt so durchmacht, also so eine revolutionäre Phase, also so wie die unsere, gibt es ja auch hier diesen Spruch, da irgendwie, wer über 30 Jahre dann immer noch links ist oder radikal, der hat keinen Verstand oder so. Und also es ist halt dann schwierig, irgendwie weiterzufahren, fortzufahren, damit dann, wenn dann Familie gründet oder sonst irgendwie, und dann hört es halt dann wieder auf. Also, there's really no infrastructure, no support base. Like, this is my first time in my entire life. Bites is the first radical bar that I've been to. The concept is a little bit strange in the U.S. Okay. Also, es fehlt halt auch einfach an derartigen Strukturen oder so. Es gibt da keine Basis oder für solche Unterstützung. Und er hat gemeint, Bites ist eigentlich die erste so radikale Kneipe oder sonst irgendwie, zu der er je war, weil sowas gibt es in den USA eigentlich nicht. So diese Art von Gruppen, Lokalen, wie es hier auch in Berlin hat, einige gibt. And what do you think about Seattle? In the second point? Das noch. Wir sind gerade noch hier oben. Wir kommen dann noch dazu. So should we go up? Can you tell a bit more about the radical movements that have been repressed? Like, what happened before that, what you said now? Before they were repressed? Yeah, like, what were the strategies and actions they took? Mm-hmm. Because I think they were more radical in a way. Mm-hmm. So what do you mean by that? Mm-hmm. Also, die Frage ging in die Richtung, dass ob er noch mehr was zu diesen radikaleren Bewegungen sagen kann, die halt da unterdrückt worden sind, was denn ihre Strategien waren und was sie halt so gemacht haben. I could give two examples. The Black Panther Party was it was really broad in terms of its politics between black nationalist and Marxist, with influences from Che Guevara and Frantz Fanon to Marcus Garvey, who was an earlier person who spoke up for black independence. Mm-hmm. Also ein Beispiel wäre die Black Panther zum Beispiel, die ja eigentlich ein sehr breites Spektrum da irgendwie abgedeckt haben. Da gab es durchaus so eher nationalistische Tendenzen und andere waren eher marxistisch orientiert. Also es ging dann von Che Guevara zu welche? Marcus Garvey und Franz Fanon. Franz Fanon. Ich weiß nicht, ob die Namen hier Begriffe sind. And they started out as the Black Panther Party for Self-Defense, was their full name. And in some ways they were a little bit naive, because they tried within a racist political system to resist legally, to take advantage of laws that said you could have a gun, so they wore guns to protect themselves. Okay. Also ihr ursprünglicher Name war auch Black Panther for Self-Defense, also Selbstverteidigung. Und er meint, sie waren vielleicht auch ein bisschen naiv in der Hinsicht, dass sie halt gemeint so mit legalen Mitteln da erstmal operiert haben, weil sie gedacht haben, okay, es ist erlaubt, Waffen zu tragen, also haben wir jetzt hier Waffen und gehen halt versuchen, was auf diese Weise zu erreichen. But at the same time they were extremely effective and bold. Combating violence against black people at a time when lynching was very common, and also becoming extremely popular across the whole country with programs like giving free breakfast to school children, free clothing, health clinics, things like that. Aber auf der anderen Seite waren sie durchaus effektiv und haben sie einiges erreicht. Also sie haben eben so gegen so rassistische Gewalt Widerstand geleistet oder dem eben was entgegengesetzt und haben gleichzeitig auch waren auch im sozialen Bereich sehr aktiv, haben wir irgendwie kostenlos so irgendwie Frühstück da organisiert und was Kleider und so für Leute, die eben da nicht die Mittel dafür hatten. After very severe government repression, dozens of them killed in shootouts with police, many more arrested, imprisoned for a very long time on false charges, a large part, and also even worse than that in some cases, was government efforts, secret efforts that caused splits between different leaders. Mhm. Aber also es gab halt wirklich eine extrem harte Repression. Es sind sehr viele, also Dutzende getötet worden. Auch viele wurden angeklagt und verurteilt wegen irgendwelchen erfundenen Straftaten, die sie angeblich begangen haben. Oder es gab auch Aktivitäten von Seiten des Staates, die halt versucht haben, die Bewegungen zu spalten und eben verschiedene Führer gegeneinander auszuspielen. For instance, FBI would write anonymous letters, supposedly from other Black Panthers, to the leaders, telling lies about other leaders, or making them think that they were government agents, things like that. Also zum Beispiel durch anonyme Briefe, wo dann irgendwelche Lügen über andere Führer der Bewegung da verbreitet worden sind oder gesagt worden wurde, dass sie würden für den Staat arbeiten. Also, ja. So a large part of the Black Panther Party went underground and became the Black Liberation Army. Also große Teile gingen dann eben in den Untergrund und wurden dann zu dieser Black Liberation Army, also schwarzen Befreiungsarmee der Schwarzen. They did a lot of expropriations from banks, killed police officers who had killed black people, broke comrades out of prison. Okay, also sie haben halt dann auch Banken überfallen, um halt Mittel zu bekommen, Geld zu bekommen, haben Polizisten getötet, die Schwarze getötet haben und auch Gefangenenausbrüche organisiert. And eventually they were separated from their base of support and after a certain amount of time put under surveillance until within a very short period of just a year or two almost all of them were killed or arrested. Also das hat sie dann halt auch von irgendwie auch ihrer Supportbasis da irgendwie entzogen, in der Unterstützungsbasis, und innerhalb von kurzer Zeit waren eben eigentlich die meisten dann auch getötet worden. So. A related example, the second example would be the Weather Underground. Okay, ein anderes Beispiel ist Weather Underground. Okay. They came out of white radicals on college campuses. Also es kommt eben von radikalen Weißen von den verschiedenen Colleges, also Universitäten. And they, in name, they worked in solidarity with groups of color like the Black Liberation Army or the Puerto Rican Independentistas or the Viet Cong. Also die haben auch mit solchen Gruppen wie eben der Black Revolution Army und den Puerto Rican, wie heißt die Organisation genau? Puerto Rican? Independentistas. Also auch ja, den unabhängigen Puerto Ricanern. Also. Also sie, oder sie sind in dem Namen von diesen aufgetreten. Also ich weiß vielleicht nicht nur, die haben den Kontakt, sondern sie haben sich praktisch als Fürsprecher für die. All their actions consisted of symbolic bombings in which nobody was hurt. Okay, andere Aktionen waren eben sowas, dass irgendwelche symbolische Sachen da, weiß ich nicht, an Bombenattentate oder so, aber wo halt dann niemand dadurch irgendwie verletzt wurde oder so, also Sachbeschädigungen von symbolischen Orten. But they spoke as though they were struggling at the same level as those that they were in solidarity with. Okay, aber sie sind halt so aufgetreten, als würden sie auf dem gleichen Level, gleichen Art und Weise halt agieren wie diese anderen Gruppen und halt in Solidarität mit denen zu stehen. In the end, they surfaced. They came up from being underground and served short prison sentences, and now they're professors at universities and so on. Yeah. Also im Endeffekt haben sie dann halt irgendwelche kürzeren Gefängnisstrafen oder so abgesessen und sind aber inzwischen auch etabliert und sind Universitätsprofessoren oder irgendwas sowas in der Art. Any other questions for the first part? Nochmal der Name der zweiten. Weather Underground. The Weather Underground. Wetter Untergrund. Is can you say something about the name? What do you ever call it? Weather Underground. Weather Underground. Die Name kommt aus einem Bob Dylan Lied. How do you say weather, man? A line in the song: "You don't need a weatherman to know which way the wind blows." Sort of a resistance culture reference. Ja, also es geht auf ein Lied von Bob Dylan eben zurück. Auf diese, also jeder Weatherman, Wettermacher, Regenmacher, ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde, weiß, woher der Wind weht und daher kommt. Nee, man braucht keinen, um zu wissen. Achso, man braucht keinen, um zu wissen, woher der Wind weht. Okay, Entschuldigung. So. Should we go into the second section? Okay. All right. So the resistance movements in the U.S. today, there's no really well-defined anarchist movement, but anarchists take part in a number of movements that exist. Also es geht jetzt um so die Widerstandsgruppen, die es im Moment in den USA gibt. Und es gibt keine genaue oder ja, so organisierte oder so anarchistische Bewegung, aber es gibt halt Anarchisten, die an verschiedenen Aktivitäten da halt teilnehmen. And interestingly, anarchists tend to be very influential in these other movements, even though they haven't quite consolidated on their own yet. Also es scheint aber so, als ob sie da recht einflussreich wären innerhalb dieser Bewegungen, auch wenn sie jetzt selber da sich noch nicht irgendwie organisiert haben oder so. So most people today in the US who are anarchists or anti-capitalists, they came out of a liberal political background. They had to take a lot of steps from coming from the mainstream because they didn't grow up in resistance. Also die meisten von diesen Anarchisten oder Antikapitalisten kommen eben von einem liberalen Hintergrund oder so, also sind eigentlich nicht mit diesen Kämpfen irgendwie aufgewachsen, sondern mussten sich eben, sind eigentlich, er sagt, einen weiten Weg gegangen, sozusagen. Also, so they came, they became radicalized in the anti-war movement, the anti-globalization movement, the environmental movement. Also sie sind eben radikalisiert worden durch diese Bewegungen, die vorhin auch schon angesprochen worden sind. Also Antikriegsbewegung, Umweltbewegung und Feminismus, das war, ja. Frauenbewegung und so weiter. Ja. So it took many steps for them, for us, to support the idea of revolution, and it's even further beyond that, to support the idea of struggle. Also es hat einige Zeit gebraucht oder einige Schritte gebraucht, um eben irgendwie diese Idee der Revolution irgendwie dann wirklich zu verfolgen und dann noch weitergehend eben wirklich so den Kampf aufzunehmen. The context in which actions take place is controlled by liberals and by progressives, you would say. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob man jetzt dann Kontext in dem Zusammenhang wirklich sagt, aber in dem also das heißt, in der Kontext, in dem diese Aktionen stattfinden, ist eben kontrolliert von eben liberalen und progressiven Leuten. Aber ich weiß nicht, ist das Handlungszusammenhang, Handlungskontext. Also ja, Handlungszusammenhang, Kontext, ja. For instance, a protest that anarchists might take part in organizing, the bulk of the people who came there are going to be brought by other organizations that are not at all anarchists, that are very reformists. Okay, also bei irgendwelchen so Protestaktionen ist halt doch immer noch die Mehrheit der Leute, die da kommt, werden von Organisationen gebracht oder gehören Organisationen an, die eben reformistisch sind, also jetzt keine so radikalen. Obwohl die Anarchisten da teilnehmen und solchen Sachen. Also das zu organisieren. Ja, oder das organisiert haben. Also Anarchisten organisieren das zum Teil, ne? Aber die meisten Leute, die teilnehmen, sind doch eher reformistisch orientiert. Political parties aren't very influential, because they're just the two political parties and they're very, very much tied to the establishment, so they're not organizing protests. But these NGOs and these liberal charitable organizations play a very large role in funding the protests or publicizing them. Mm-hmm. Also die großen Parteien spielen da keine Rolle, weil es gibt ja eigentlich nur die zwei und die sind halt sehr stark mit dem Establishment und organisieren da irgendwie nichts in der Art, aber es sind halt sehr stark irgendwelche Nichtregierungsorganisationen oder die da halt aktiv sind oder irgendwas machen. So at a major protest, say against the G8 or against the WTO or what have you, you may have 100 or even 1,000 anarchists, but surrounded by a much greater number of liberals, and anything that they may want to do would be in conflict with not even the police, but with the other protesters. Okay, also es, gerade bei irgendwelchen Aktionen dann gegen die G8 treffen oder WTO oder so, sind zwar vielleicht immer so 100 bis 1000 Anarchisten oder so dabei, aber um sie herum sind halt viel mehr ja, halt Linksliberale oder die halt da auch irgendwelche Konflikte mit Polizei und sonst irgendwie eigentlich vermeiden wollen. And do you all know about the 1999 protests in Seattle against the World Trade Organization? Ist euch das allen ein Begriff mit den Seattle, diese Proteste, die es da gegeben hat, 1999, bei dem WTO-Treffen, oder soll man kurz noch was dazu sagen? Okay, so yeah. that was really, really significant in the US, because in a lot of ways it broke this bubble of tranquility or passivity. Also es war insofern wirklich bedeutend, weil das zum ersten Mal eben ja diese Ruhe oder das so aufgebrochen hat oder so, dass da eben erst zum ersten Mal wirklich was passiert ist. So. And also it was organized effectively in large part by anarchists, but also generally in an anti-authoritarian way, a non-hierarchical way. Ja, und es ist eben zum ersten Mal so einen großen Teil wirklich von Anarchisten oder ja, auch organisiert worden oder ja, auch in einer nicht hierarchischen, autoritären Weise, also basisgruppenmäßig. Since then, it's been a major goal at subsequent mobilizations to try and repeat what happened there, but the state has learned a lot more than the movement has, how to prevent that from happening, how to keep it from getting out of control, and non-violence plays a major role in that. Okay. Also seitdem ist es eigentlich eines der großen Ziele, sowas zu wiederholen. Aber der Staat hat eigentlich viel mehr aus diesen Vorfällen gelernt als die radikalen Bewegungen und hat da recht erfolgreich, eben da, das zu verhindern. Und ein Mittel dabei ist eben auch Gewaltlosigkeit oder die Unterstützung von gewaltlosen Aktivitäten. That's the end of the second section. If there are any questions or anything anyone wants to talk about. Also das ist so viel zum zweiten Teil. Wenn jetzt hier wieder irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Sachen, worüber ihr diskutieren wollt. Ja. Alright. So the philosophy of nonviolence clearly comes out of a lot of weaknesses and historical defeats, but it has the advantage of seeming to be common sense, of being the opinion of the majority. Okay, also die Hintergrund oder das Prinzip der Gewaltlosigkeit geht natürlich auch auf die Erfahrung zurück von früheren Kämpfen oder weniger Erfolglosigkeit, und es hat halt so die Stärke, dass es halt irgendwie ja, Common Sense ist, dass halt das so allgemein anerkannt wird. Dann. Es stellt sich da, also was Common Sense ist. Also es stellt sich zumindest so dar. It has a number of different ways that it explains itself or justifies itself, all of which tend to be simplistic. Also es hat verschiedene Arten, wie sie sich rechtfertigen und darstellen. Aber die meisten auf denen sind eigentlich ja, irgendwie oberflächlich oder sehr, sehr simplistisch, also gehen nicht wirklich in die Tiefe oder so, sind eigentlich ein bisschen vorgeschoben. Some of these justifications are, people will say, violence justifies repression. Also eins dieser Argumente ist, Gewalt rechtfertigt Repression. They'll say violence is easy, but non-violence takes commitment and discipline. Anderes Argument ist, Gewalt ist einfach, aber Gewaltlosigkeit ja, verlangt eben da, dass man wirklich davon von überzeugt ist. Und was noch? And Commitment. Es verlangt Selbstdisziplin. Ach ja, und Selbstdisziplin. Ja. Okay. They say that non-violence will always inspire people, whereas violence will always alienate people. Also sagen, dass eben Gewaltlosigkeit eben auch besser dazu geeignet ist, andere Leute noch zu überzeugen oder zu inspirieren, während Gewalt eher abschreckt und Leute befremdet, andere Leute. And that using violence to achieve revolution inevitably leads to authoritarianism. Gewalt als revolutionäres Mittel einzusetzen, führt automatisch zu autoritären Regimen. So basically all this depends on a very simplistic understanding of revolution. Also er sagt, es hängt, also dahinter steht offensichtlich eine sehr simple Vorstellung von Revolution oder was Revolution bedeuten könnte oder deutet. And also from really not examining the history of struggle so much that would challenge these various conclusions. Und einer Ignorierung eigentlich so der Geschichte der von Widerstandsbewegungen, die eigentlich diese eigentlich im Widerspruch zu diesen Schlussfolgerungen stehen würden. For example, even anarchist or anti-capitalist pacifists will usually use the example of Martin Luther King and civil rights as an example of non-violence working and winning, even though that they should know that it was really defeated. Ja, also zum Beispiel eben dieses Beispiel mit Martin Luther King, was auch Anarchisten oder auch von gewaltlosen Anarchisten oder Pazifisten halt angeführt wird, als positives Beispiel, obwohl sie eigentlich wissen sollten, dass diese Bewegung eigentlich gescheitert ist. And that really brings us into the racism that is implicit in nonviolence. Das bringt ihn jetzt zum Rassismus, der eben in diesem Prinzip der Gewaltlosigkeit da impliziert sieht oder einbezogen sieht. Yeah. It's the problem of white radicals ignoring the experiences of people of color and assuming that this form of resistance that is very comfortable for us will necessarily work for them, just ignoring these different histories of repression. Also das Problem liegt eben vor allem daran, dass eben weiße Radikale eigentlich irgendwie Probleme oder von den anderen Bevölkerungsteilen da ignorieren und nicht sehen, dass das, was vielleicht für sie weiterbringt oder sie ihnen hilft, vielleicht für die anderen überhaupt keinen Erfolg bringen würde oder bringt. They'll take figureheads of people of color, Martin Luther King and Gandhi, and simplify those histories and ignore people like Malcolm X or in India militants like Chandrasekhar Azad or Bhagat Singh, and just take these single figureheads to say that, you know, all people of color should be peaceful. Also sie greifen sich halt so die friedlichen Führer von Bewegungen der Schwarzen oder in anderen, also gerade Martin Luther King oder Gandhi greifen sie sich halt heraus, aber ignorieren, dass es eben auch ganz ganz andere wichtige Akteure eben oder Aktivisten gegeben hat wie Malcolm X. There's also this colonial mindset. For instance, a World Bank economist might go to Africa and tell them how to run their economy. White pacifists feel they have the right to go to the global south or to communities of color and tell them how to run their resistance. Okay. Also es hat auch so ein bisschen so ein kolonialistisches Denken mit drin. Also genauso wie irgendwelche Weltbank-Leute da irgendwie in dritte Weltstaaten gehen und meinen, sie können da irgendwas vorschreiben. So gehen dann eben weiße Aktivisten auch in diese Länder oder zu den schwarzen Bewegungen oder sonst irgendwie und meinen, sie könnten ihnen jetzt halt sagen, was sie tun müssen. It really enters into the idea of solidarity, for instance with the war in Iraq right now. I don't know how it is here, but if you look at the anti-war movement in the US, the non-violent segments of it, it seems as though the only Iraqis there are victims. And if anyone is going to save the Iraqis, it's going to be peaceful protesters here. There's the resistance in Iraq is completely ignored. Also ein Beispiel wäre jetzt auch hier gerade wie eben diese Bewegungen auf den Krieg im Irak reagieren, dass sie einfach nicht wahrnehmen, dass eben ein großer Teil des Widerstands da auch von den Irakis da eben ausgeht und dass sie halt meinen, so ihre Art des friedlichen Protests würde praktisch die Welt retten. So the question of non-violence and patriarchy is possibly even more complicated. And patriotism? Patriarchy? Achso, okay. Und also das, eine andere Sache ist eben das Verhältnis von Gewaltlosigkeit und patriarchalen Strukturen, das ist wahrscheinlich sogar noch komplizierter. There's this idea of inclusiveness at protest actions or whatever in the U.S. that seems to be based on this idea that women or queer people can't defend themselves and that using violence is inherently masculine. Okay. Also das so in dem Sinne, dass eben Frauen und andere schwächere Gruppen sich eben nicht selber verteidigen könnten und dass Gewalt irgendwie so männlich wäre oder sowas in der Art. Nicht schwächere, schwule. Ach so, also queer groups, also ja, also Schwulenbewegung, homosexuellen Bewegung. Ja, so on the one hand that ignores the necessity for that power to be shared. If violence needs to be avoided by everyone, then that means that it's up to men to end violence against women, because there's no emphasis put on women learning self-defense and learning how to also be violent. Okay. I'm not sure. Achso, okay. Also Gewaltlosigkeit führt dazu, dass eben Frauen sich nicht irgendwie verteidigen dürfen, sondern also die Männer würden es dann, sollen es dann aufhalten und ja. Like sollen das müssen? Hm? Like sollen aufhalten das müssen? Like yeah. Up to them? Ja, dass sie sich nicht verteidigen müssen. Also dass sie sich nicht Frauen müssen sich nicht verteidigen, also es wird dann für sie gemacht sozusagen. Also the history of violence being used by women or by queer movements is ignored. The history of Rote Zora or the suffragettes or women who fought in the Black Liberation Army, this is all erased to present a more simple gendered picture of violence. Also es wird in dem Zusammenhang einfach auch ignoriert, dass natürlich auch Frauen oder Schwule in radikalen Bewegungen, die auch Gewalt ausgeübt haben, aktiv waren. Also gerade in der bei den Black Panthers oder eben auch Rote Zora oder so weiter. Also da gab es eben, die haben auch ihre Tradition im gewaltsamen Widerstand. And also those in the U.S. who do use violence share a large part of the blame because of a very macho way in which violence is often used. Macho way. Macho, a macho way. Also macho way. Okay. Also es geht, es ist Gewalt eben sehr stark in einem so einem machistischen, also Macho-Weg irgendwie ausgeübt wird. So und, share the blame. Und dass eben deshalb Gewalt insgesamt sozusagen als ja, verabscheuungswürdig oder sonst irgendwie dann angesehen wird. Die Männer in den Movements, die bewegen, also die männlichen Bewegungen müssen auch, also haben auch dran geschult. Achso, okay, er meint jetzt auch die Männer innerhalb dieser Bewegung haben eben dann auch dann Schuld daran, weil sie eben selber so machohaft aufgetreten sind. Oder so. Because there's no history with militant struggle, violence is often taken very lightly, treated as a game and dealt with in a macho way that kind of makes this separation between a boys club and everybody else. Okay, was eben da keine Tradition sozusagen des gewaltsamen Kampfes gibt, wird halt da Gewalt oft eher so wie ja, als eine Art Spiel irgendwie da verwandt oder eben auf so eine machohafte Weise eben eingesetzt. Ja. So, I know it's very hot in here, though this is the last part, is the use of nonviolence to control the resistance. Mm-hmm. Also er meint, es ist so heiß, jetzt bitte macht jetzt den letzten Schluss. Also der Einsatz von Gewaltlosigkeit, um Widerstand zu kontrollieren, das ist so jetzt der nächste Punkt. The state has a well-developed method of using pacifists to control the movement. At protests, for instance, in the U.S., there are often non-violence codes where everybody has to recite back a pledge to the leaders that they won't use violence, they won't use property destruction. Okay, also es gibt da ein sehr weit entwickeltes Vorgehen von staatlicher Seite, wie man eben mit pazifistischen Methoden irgendwie das kontrollieren kann. Also zum Beispiel gibt es bei Demonstrationen oder sonst wegen häufig so ein Non-Violence Code, also wo dann jeder sozusagen sich dazu bekennen muss, dass er eben hier keine Gewalt einsetzt. A lot of demonstrations that are organized by these big groups will also have peace police. They have an armband, and if you are too disobedient or use violence or anything like that, then they will be the first line for the police to try to control you, mm-hmm. or even turn you over for arrest. Also da werden auch Ordner eingesetzt, also die dann irgendwie Peace Police heißen oder so, die praktisch gleich irgendwie so die aussortieren, die sich da nicht so ganz an diesen Code halten und zum, oder auf die zu gehen oder die zum Teil dann auch an die Polizei darauf aufmerksam machen oder so, und diese dann übergeben. The first time that I was ever assaulted at a demonstration wasn't even by the police. It was by another demonstrator who was a peace police, and I wasn't even throwing anything. It was because I was standing in an intersection that the police were trying to divide. Mm-hmm. Divide the march, and we were just trying to stand in the intersection. Also aus seiner eigenen Erfahrung kann halt auch sagen, dass das erste Mal, also da irgendwie angemacht worden ist, sozusagen, zwar kam jetzt nicht von der Polizei, sondern eben von einem von diesen Peace Police Leuten, und er hat eigentlich nicht mal irgendwas geworfen, sondern hat einfach nur eben in einem Bereich gestanden, der, wo er hätte nicht stehen dürfen, der da irgendwie geräumt werden sollte. So once this idea that violence is alienating, once that idea is generalized, then it becomes an acceptable goal for protest actions to prevent violence. Also wenn es so in Gewalt so in Vordergrund oder Gewaltlosigkeit so in Forderung steht, dass es befremdet ist, oder dass es eigentlich nur noch wird es halt zu dem entscheidenden Sache irgendwie, dass es nur noch darum geht, irgendwie Gewalt zu verhindern. And once you have that as a goal, then you need a way to police the movement. It requires authoritarianism within the movement. Und wenn das zum Ziel wird, dann braucht es irgendwas, um die Bewegung zu kontrollieren. Dann bekommt sie eben so autoritäre Strukturen. Dann braucht sie eben so eine Peace Police. The state is preserved within the movement, and more radical people are isolated. Also der Staat wird praktisch dann innerhalb dieser Bewegung erhalten, weil er sich da wieder widerspiegelt in den Strukturen, und radikalere Aktivisten oder Elemente werden halt dann isoliert auf diese Weise. An interesting thing about this strategy is that the division is not between reformists and revolutionaries. The division runs through the middle of the revolutionary people who support revolution on lines of tactics. Okay, also hier. Eigentliche Spaltung ist eigentlich nicht zwischen Reformisten und Revolutionären, sondern eigentlich eher innerhalb der Revolutionären über eine Frage der Taktik oder der Vorgehensweise. So, because like I said earlier, it takes longer for people to support militant tactics than it does for them to support the idea of total change of revolution, then a large part of people who support revolution are kept in the reformist camp and made harmless. Mhm. Also es braucht eben mehr, um wirklich dann so militant zu werden, als irgendwie das System so abzulehnen oder für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel einzutreten. Und auf diese Weise, und die das eben nicht machen, die bleiben halt irgendwie innerhalb dieser reformistischen Lager irgendwie auch gefangen oder sind halt in diesem. And that also distracts away from any analysis or strategy and wastes a lot of time just focusing on tactics, on is questions like, is breaking a window violent? Hundreds and hundreds of pages have been written in the U.S. as to whether it can be considered violent or not to break a window. Mm-hmm. Also es lenkt halt auch ab, dass sich mehr Gedanken über irgendwelche Strategien oder Vorgehensweisen zu machen, wenn alles nur eben darauf konzentriert ist, wie Gewalt verhindert wird. Also es halt meint, würden unzählige hunderte von Seiten sind darüber geschrieben, wie man halt da verhindert, dass irgendwie ein Fenster irgendwie zerstört wird bei irgendwas. Was? Ob das Gewalt ist oder nicht. Um zu definieren, was Gewalt ist. Ob das, ist das jetzt schon Gewalt, wenn ein Fenster zerstört wird oder nicht? Und, So that is ultimately why I wrote this book, to put a lot of those criticisms out there, because nonviolence really serves as a big roadblock in the U.S. Okay, also das ist eigentlich der Grund, warum er das in diesem Buch jetzt mal zusammengefasst hat, weil eben nicht, also Gewaltlosigkeit irgendwie sehr stark eben diese Bewegung hemmt. Ja? Okay. So that's all that I have. Hopefully people will want to discuss. Also das ist alles, was er jetzt dazu irgendwie vortragen wollte. Also hofft, dass gibt's dass von euch vielleicht auch was kommt, worüber, um darüber zu diskutieren. Do you think the demonstrations are useful at all, or are they totally useless for the government controls these demonstrations? They're just hard. Do you want to say that? Ja, also, okay, ich weiß immer nicht, ob ich dazu die Fragen dann auch übersetzen soll. Also es geht, ob er meint, dass Demonstrationen überhaupt einen Sinn machen. Und auch im Prinzip ist es ja nur noch meist Meinungsäußerung, wenn es im Prinzip nicht Sinn. Ja. Also das nächste Produkt, dann ist eine Demonstration, dann nur Meinungsäußerung. Ja, okay, also it's just said in German again. And if so, if they don't do anything, then is it just an expression of your opinion? Mm-hmm. I think in a lot of ways that's absolutely correct. But in the U.S., with the lack of social centers, of radical bars that you can go to, a lot of people first get involved through demonstrations. It's the first way that they see that there's this movement. And that they see that there are a lot of other people like them. So that, I think, is the main use of demonstrations. And until there's more infrastructure, more of a base developed in the U.S., then they'll be useful for that reason. Occasionally, they've also been useful for usually the smaller ones and the more local ones. I've seen them be useful for putting pressure on authorities for various things, whether it's prisoner support or a specific environmental cause. Sorry. Yeah. Also das sieht ja schon zum Teil auch so, das ist schon richtig, dass das dann vielleicht in erster Linie Meinungsäußerung ist, aber dadurch, dass es in den USA eben nicht so diese Strukturen gibt und nicht so eine Basis ist, ist es halt auch eine Spielendemonstration eben eine große Rolle, auch überhaupt, dass Leute zueinander in Kontakt kommen eben und dann sehen, dass eben andere da sind, die ähnliche Ziele verfolgen. Dann, also und zum Teil haben die durchaus, können die auch schon auch einen Effekt haben, also vor allem kleinere Demonstrationen, die dann in einzelnen Fragen doch sehr, sehr starken Druck eben auf den Staat ausüben können. Also er hat gerade zwar eine Umweltsachen, Environmental Stuff. Ja. Oder für Prisoners. Oder eine Unterstützung von Gefangenen zum Beispiel. Ja, und zwar, ich wollte wissen, ob diese Leute auf das vom Staat gestellte Polizisten oder ähnliches sind, die sich als unterhalte Demonstranten suchen, oder ob es einfach nur Demonstranten sind, die in den Organisationen drin sind, denen aber auferlegt wird, dieses Amt einzunehmen als Peace-Police, um dann unter dem Vorwand die Organisation verschlagen zu müssen, wenn nicht diese Einheiten dazwischen werden. Just the last part that I did, just the very last part of the movie. They're just ordinary demonstrators who are chosen by organizers. They don't have any powers of the police, but often this is done in cooperation, in dialogue between protest organizers and police. They'll say, the people with the yellow armband are going to help you. So. Also es sind ganz normale Demonstranten, die halt am Anfang von den Organisatoren irgendwie ausgewählt werden, die auch keine polizeilichen Befugnisse oder sonst irgendwas in der Art haben, aber die halt mit der Polizei zusammenarbeiten. Und ja. Was war das letzte Teil der Frage? Ich habe das nicht gehört. Also es gab noch einen Teil. Es war Fahrgrafen hier eigentlich beantwortet. Also das okay. Ist halt, also sind jetzt einfach Leute unter den Demonstranten, die halt ausgewählt wurden, hier in die neue Flamme und dann... Okay, genau. Aber was hat denn der Staat mit dieser Bewegung zu tun? Also deine Behauptung ist ja, dass der Staat dieses Non-Violence nutzen würde, um quasi die revolutionäre Bewegung aufzuhalten. Jetzt würde ich gerne wissen, wie der Staat denn genau der Einfluss nimmt. How exactly does the state have influence on these movements and demonstrations? Like, what interests do they have and how? There are a lot of different ways that they influence the movement, who they repress and who they don't repress is a major factor, and there are also a lot of non-governmental organizations that are partially connected to the government. For instance, the Ford Foundation gives grants to social justice groups, and of course it's only going to give grants to reformist groups, peaceful groups. And that's one of the main ways between punishing militancy and rewarding peacefulness. Okay. Also eine der Hauptart und Weise, wie der Staat eben da eingreift, ist, dass er halt die einen, eben die Militanten, irgendwie versucht zu bestrafen und mit Repressionen bekämpft und eben friedlichere Gruppen eigentlich fördert. Also wie der Staat dann halt auswählt, wo er einsetzt mit Unterdrückungsmaßnahmen. Und eben ein Großteil der Nichtregierungsorganisationen sind dort zum Teil mit staatlichen Stellen auch verbunden. Und also wir hatten zum Beispiel die Ford Foundation genannt. Und die auch eben soziale Projekte, Organisationen mit Geld unterstützen. Und die unterstützen natürlich nur Organisationen, die eben legal und gewaltfrei arbeiten. There are also sometimes more complicated methods used with specific programs of repression. For instance, COINTELPRO, the FBI program that I mentioned before, after the fact, documents were either stolen or released that revealed some of the methods that they used. Mm-hmm. Also, es gibt schon auch noch andere Methoden, eben dieses COINTELPRO, von der er vorher gesprochen hat, wo jetzt... Also es sind Dokumente gestohlen worden und veröffentlicht worden, sodass man da so ein bisschen Einblick bekommen hat. And one of the major goals that they mentioned was to prevent violence and prevent militancy in these organizations that they were repressing, and they would target specifically effective individuals and have them neutralized by various means. Also das aus diesen Dokumenten ging halt hervor, dass sie schon die Zielsetzung hatten, Gewalt oder Militantleute irgendwie gezielt anzugreifen, also sich einzelne Leute herauszugreifen, die halt besonders militant waren und die halt zu neutralisieren, also sie aus dem Verkehr zu ziehen oder wie auch immer, gegen sie vorzugehen. And they would also have informers in the group who would either try to steer away from militancy, or they would keep trying to suggest ridiculously stupid violent acts like stealing an airplane and releasing poison gas on a large civilian area was one thing that came up. Ja, und dann halt auch V-Leute, die entweder versuchen, die Bewegung irgendwie dahingehend zu beeinflussen, dass sie keine Gewalt ausüben oder dass sie irgendwie total ausgeflippte Aktionen da vorschlagen, also die irgendwie ein Flugzeug da irgendwie zu entführen oder irgendwelche irgendwelche Giftgasanschläge und sowas. Also auf diese Weise hat dann irgendwie die Bewegung zu schwächen, indem sie sich spalten oder halt keine Unterstützung mehr bekommen. Das sind die Frage nochmal wiederholen für die Seite. Also diese Frage genau wiederholen. Die Frage war. Ja. Ach so, okay. First, I did read the book and I was wondering if it's like just focusing on the USA reality, or like, and if yes, if this was a choice because you wanted just to respect this environment because you know it better, or if you think that this like process is primarily just like happening in the USA, and like for example not in Europe or somewhere else. Mm. Also er hat das Buch gelesen und er fragt sich, ob es jetzt eigentlich nur um eine Beschreibung der Realität in den USA geht oder ob er meint, dass das auch in Europa oder anderswo genauso aussieht. Oder? I wrote about that just because that's what I know. And I don't really know too much. I know a little bit about how it is in various European countries, and it definitely seems to be a lot more militant, but I don't know nearly enough to write about how it is in other countries. Ja, also er hat halt einfach darüber geschrieben, über das, wo er sich auskennt, und also Europa kennt das, er weiß so ein bisschen was über einzelne europäische Länder und hat schon den Eindruck, dass es auch definitiv militanter ist, aber wie gesagt, er kennt sich eigentlich in den USA, über die Situation in den USA halt am besten aus und deshalb hat er nur darüber geschrieben. The movement, whatever, like towards like the left and higher left actions, because like what I think, for example, is like the USA, like is the American sabotage is like much more developed, like in Europe, like concerning this like liberation and animal liberation. So what I think is like anarchism, like whatever, like also this peace police, whatever, like what's the relation towards like the relationship between what and what? Yeah, between like this like liberation front actions, like for example like this less operation Greenscare, this kind of things. If there is like some debate, like within the anarchist movement or within like also like whatever civil rights or whatever movement, or like if they are just labeled as merely terrorists. And did you say that sabotage is more developed in the US? I think for sure, like at least in the last 10 years, like kind of action showed, like in the Anglo-Saxon context, also in England, like they made much more damages than like in the rest of Europe, like this property sabotage and like this assault. It's like I think it's a fact that like in Italy, Germany, all these kind of places, like you know, so yes. I mean it's like just you know like different histories, different like yeah. Okay, as we ging auch, also er meinte jetzt halt auch, dass ob es nicht so ist, dass in gerade im angelsächsischen Raum in den USA zum Beispiel Sabotage eigentlich viel, viel stärker doch eingesetzt wird. Also es ging auch um die Beziehungen zum Beispiel von dem Earth Liberation Front und Anarchisten oder anderen. Animal Liberation Front. Animal Liberation Front, okay, sorry. I'm glad you brought those up. Those are a pretty interesting phenomenon in the U.S., the Earth Liberation Front and the Animal Liberation Front, which do use pretty sophisticated methods of sabotage, arsons, firebombs, things like that, to destroy property. And they do receive, I think, a lot of support from anarchists. They're not... you know, seen as terrorists by anarchists, and they get the support there, but I don't think the anarchist movement is quite strong enough yet to support them. And with this, oh, I gotta translate. I'll stop for a second. Mm-hmm. Also es stimmt, das ist schon ein bemerkenswertes Phänomen, gerade die Earth Liberation Front oder die Animal Liberation Front, das sind halt militante Tierschützer oder Umweltschützer, die also sehr effektiv und sehr gut organisierte Anschläge machen auf irgendwelche derartigen Institutionen, mit Sachen niederbrennen oder einfach zerstören. Und sie bekommen auch von Anarchisten da durchaus Unterstützung, aber die anarchistische Bewegung selbst ist eigentlich noch nicht stark genug, um wirklich als große Unterstützung da dienen zu können. I would say that they're completely isolated from the larger environmental movement. I would say that the environmental movement probably hates them more than they hate logging corporations. Okay, also sie sind aber total isoliert gegenüber den größeren Umweltbewegungen oder Organisationen. Also da gibt es wohl eher dass sie die sogar noch die großen Umweltorganisationen eigentlich diese Militanten eigentlich noch mehr hassen als die Organisationen, die sie eigentlich beide gemeinsam bekämpfen. But they haven't really they haven't really tried to connect with a larger group of people or build a base of support. They don't necessarily know how to do it. And one gets the impression that maybe it's just 100 or fewer people across the entire country doing these things. And once they're arrested or burnt out from the fear of arrest, then there will be nothing left. Because there are those who were arrested, they may even be innocent, but they're going to get 80 years in prison, maybe. Also diese Gruppen haben eigentlich auch bisher nicht irgendwie groß versucht, da irgendwie eine Unterstützungsbasis irgendwie aufzubauen. Und es sind einige hundert, hast du gesagt? 100 people? Man gewinnt den most. Ja, also man gewinnt den Eindruck, dass es also vielleicht ein paar hundert. Nicht ein paar, less, 100 also, less. Yeah. Okay, weniger als 100 Leute sind, die da wirklich so aktiv sind. Und wenn die dann irgendwie mal verhaftet sind oder so, dass dann auch nichts mehr davon übrig bleibt, selbst wenn dann irgendwie, oder selbst wenn dann welche verhaftet und verurteilt werden, die eigentlich gar nicht so groß was damit zu tun haben, die werden dann für 80 Jahre oder sonst hohe Strafen irgendwie hinter Gittern gesperrt. Und as for the sophistication, when they can spend all their time thinking about how to build a better incendiary device and not time thinking about how to connect with people or how to spread the movement or things like that, then they can develop very good sabotage techniques and very good security culture. But also the question of how to relate a security culture with a popular movement is also avoided. Also sie konzentrieren sich eigentlich vor allem darauf, halt ihre Aktivitäten sorgfältig vorzubereiten und auch Sicherheitsfragen, dass sie eben sie nicht auffliegen. Ja. Sabotage-Methoden, ja. Genau. Eine Massenbewegung vereinen. Das interessiert sie. Ja, also das konzentrieren sie nicht drauf. Also was sie halt nicht so sich, was sie halt nicht machen, ist eben, wie man so eine Sicherheitskultur mit einer Massenbewegung dann irgendwie vielleicht kombinieren könnte oder vereinbaren könnte. Da kümmern sie, also ihr Schwerpunkt liegt, ist dann halt doch mehr auf diesen einzelnen Aktionen und dass sie dann gut durchgeführt werden. So it'll be really interesting to see if those groups survive at all after this wave of arrests. Also es bleibt dann abzuwarten, ob da überhaupt irgendwas übrig bleibt nach der Verhaftungswelle, die es jetzt auch schon gibt, das already ist. There about 20 arrests in the past year. Okay, also waren ungefähr 20 Verhaftungen im letzten Jahr. Und es wird ja interessant sein zu sehen, ob da noch viel übrig bleibt. Interestingly, it's also being called the Green Scare in reference to the Red Scare, which was in an earlier period in U.S. history in which hundreds and thousands of people were arrested, deported, jailed. So even here we can see this a sort of lack of realism that an arrest of 20 people can be seen as in the same severity as repression carried against thousands. Ja, also es gibt da so eine Parallele, dass sie halt als grüne Gefahr irgendwie so dargestellt werden, wie die rote Gefahr, halt so die Kommunisten, dass es halt total übertrieben wird, also diese wenigen Aktivisten gegenüber den, was halt dann früher als Kommunisten hat oder so. Ich glaube. Also ob die Isolierung nicht vielleicht auch daher führt, dass eben die Radikalen den Eindruck haben, dass so Demonstrationen und das zu nichts führt. Und ich denke, dass in der Stadt auch so diese extreme Polarisierung, also zwischen jetzt diese High-Level-Sabotage und diese bisschen daran, dass einfach so die Leute jetzt nicht ankotzen, weil nach Jahren so, das einfach so mit so einer Leuten aus Reformisten zu tun haben, dann fragt sich ankotzen und denkt jetzt sich, okay, vielleicht mag ich was anderes. Deswegen glaube ich auch, dass das ist halt nicht mich so polarisiert, also im Vergleich zu den so. I think definitely that's the case. They say that violence alienates people, but I think it's more realistic that nonviolence alienates people. It's more comfortable for middle class people, for privileged people, but I've spoken with many working class people and people of color who one of the main reasons that they don't participate is because the only form of action they see is so passive. Okay, also er meint im Grunde genommen, ist es eben nicht so, dass Gewalt irgendwie Leute abschreckt, sondern Gewaltlosigkeit. Also Gewaltlosigkeit mag zwar irgendwie ein Mittel sein, dass das irgendwie so bei privilegierteren Leuten oder Mittelschichtsleuten da eigentlich ganz, ganz gut ankommt, aber viele eben Schwarze oder Leute aus der Arbeiterschicht oder so, die sehen eigentlich da irgendwie keinen Sinn drin, wenn es dann nur so gewaltfrei ist. Und sie nehmen diese ganze Bewegung eben nur so wahr, als ob es eben nur diese Gewaltlosigkeit gibt. Ja, dass es einfach nur passiv ist und so nichts wird. The problem is there's a really huge gap between a peaceful protest when people are just walking around holding signs and going out in the middle of the night, putting on a mask and gloves and burning something down. And when there's nothing in between, then that's too big of a jump for most people to make. Also ein Problem ist einfach, dass es irgendwie nichts dazwischen gibt. Also es gibt halt auf der einen Seite die so ja da friedlich irgendwie demonstrieren und dann gibt es welche, die halt so nachts sich irgendwelche Masken überstreifen und dann irgendwie ganz extreme radikale Aktionen machen. Und es ist halt dann schwierig ist für Leute, die darüber zu wechseln von dem einen Lager ins andere, irgendwie diesen Schritt zu gehen, den Schritt zu machen. In the beginning of this last section, you said that the major society seems to expect nonviolence. Does it seem, or do they want nonviolence, or does this depend from what's issued or who's going to be addressed by what action? Mainstream society. Yeah. The majority. What you said that means that the movement put forward as. Okay. It's hard to say what the majority think, but the mass media that do the thinking for the majority react very strongly whenever violence is used. They treat it as a big spectacle, and they only focus on that, of course, and not on any of the politics. But that creates a lot of pressure and fear for any demonstration that's going to get out of hand and become violent. So regardless of what people may think about it, it's demonized when violence happens at a demonstration. Even if the police start it, it doesn't matter. Okay. Also Gewalt im Zusammenhang von Demonstrationen wird einfach verteufelt oder dämonisiert. Also die Frage ging jetzt in die Richtung, weil er vorhin gemeint hatte, dass ob das ist halt Common Sense ist, irgendwie mit Gewaltlosigkeit, ob das wirklich die Leute sind, die das erwarten oder was ist das wirklich? Und er sagt, also natürlich kann man nicht sagen, dass kann man schlecht sagen, was die einzelnen Leute denken, aber die Massenmedien ersetzen sozusagen das Nachdenken oder produzieren einfach durch ihre Berichterstattung eben so ein Druck und auch eine Furcht vor Gewalt bei Demonstrationen, selbst wenn die von der Polizei ausgeht, dass das eben auch die die Leute, die das organisieren, auch sehr stark dann eben beeinflusst oder unter Druck setzt. And the media are also almost always pro-police, and police organizations have a lot of influence in the media and in local politics. Ja, und also die Medien stehen eigentlich auch immer auf der Seite der Polizei und irgendwelche Polizeiverbände, Organisationen, also wahrscheinlich sowas wie die Gewerkschaft der Polizei oder solche Sachen, haben eben auch Einfluss auf die Medien. And then also radical or alternative media are not not so well developed in the U.S. From what I've seen, just seeing some newspapers around in Berlin, it seems like it's much better developed here. Also es gibt auch eigentlich keine radikalen Medien so richtig in den USA. Also es sind jedenfalls bei weitem nicht so weit entwickelt, wie jetzt eher den Eindruck hat, wie das hier in Berlin oder Deutschland der Fall ist. Do you want to repeat the question? No. Okay. Ja, vielleicht kannst du es selber auf Deutsch nochmal sagen. Also auch sonst, wenn ihr Fragen stellt, könnt ihr auf Deutsch sagen und der erste hier Native Speaker kann das dann alles. Achso, du auch, okay. Ja, also ich habe doch akustisch nicht so ganz verstanden, deshalb weiß ich schon. Ja. Yeah. Soll einfach die Antwort geben und dann. Okay. Ja. Also in dem Fall kann man dann, weiß man dann vielleicht, worum es geht. Also es geht um den Teufelskreis der Gewalt sozusagen, ob inwiefern. Ja. I would say that most of those tools of resistance in and of themselves don't constitute a power relationship. Newspapers are tools of domination as much as guns and bombs, and the state uses those a whole lot. I think it's what's really important is to what ends and in what ways violence is used. Whether what do you want? Yeah, also es auch mit auch durch Medien oder sonst irgendwie wird Macht oder so ausgeübt, und es geht eigentlich in erster Linie darum, wie Gewalt eingesetzt wird. Also es gibt da halt, er würde da schon differenzieren. So for instance, in you know, different cases of using revolutionary violence, there's examples of immediate self-defense, you know, protecting oneself from police brutality. There are examples of reprisal attacks against someone who's more powerful than you to punish them for something that they've done. There are examples of subjugating people or a group of people or punishing someone who's less powerful than you, taking a prisoner, something like that. And some of those first ones seem more to have a liberatory power dynamic, whereas the latter may have an oppressive power dynamic. Also er würde halt zwischen mehr unterdrückenden oder mehr befreienden Aktionen oder Anwendungen von Gewalt irgendwie unterscheiden. Also zum Beispiel, wenn man halt Formen von Selbstverteidigung oder Gegenschläge gegen Mächtigere, dass man halt praktisch zurückschlägt gegen irgendwelche machtvollen Institutionen. Und auf der anderen Seite wären das dann halt wirklich Unterdrückungsmaßnahmen gegen Schwächere oder das irgendwie entführen oder sonst irgendwas. Also das würde halt schon differenzieren. I actually think a lot of it comes down not to tactics, but to ideology, to whether the idea is that after the revolution everyone's going to believe the same thing and that's how it's going to work, or whether we're going to break down society from this massified society into a lot of smaller decentralized parts. Also, ich glaube, es geht weniger um Taktik, sondern eher um die grundsätzliche Vorstellung oder Ideologie, die dahinter steht. Also ob man irgendwie ein Ziel verfolgt, dass alle hinterher die gleichen Vorstellungen von dem System haben sollen oder Revolution haben sollen, oder ob es eher darum geht, dass man halt diese Massengesellschaft da irgendwie aufbricht und es dann eher unterschiedliche dezentrale Einheiten da geben kann, die sich dann halt selbst irgendwie organisieren. It seems that Western liberation movements in the U.S. and in Europe, no matter how radical at their bottom, almost always carry with them this fundamental Christianity, this fundamental monotheism, whereby there's one right answer and not room for a lot of different worlds, but there's one answer, one way that it's going to be. Mm-hmm. Also es scheint so, dass eben solche Bewegungen also in westlichen Staaten eigentlich sehr häufig eben so einen Wahrheitsanspruch haben. Also sie haben den Inbegriff der Wahrheit und nur sie wissen, wie es geht. Und das ist halt, sieht halt als ein Problem an. Ja. Like for instance, in the US there's a lot of time wasted, there's a lot of divisions within the movement between just different sects of anarchists, whether green anarchists and anarcho-syndicalists and so on, over questions of strategy and vision, where it seems that they could exist side by side, and unless they're trying to take over the whole world, each, you know, enact their own vision side by side rather than having to convert also each other. Zum Beispiel gibt's eben auch in der anarchistischen Bewegung zahlreiche verschiedene, sagt jetzt anarchistische Sekten sozusagen, die Anarcho-Syndikalisten, welche eher so ökologisch orientierte und die sich da halt über strategische Fragen oder sonst irgendwie streiten. Dabei könnten sie eigentlich gut zusammenarbeiten und jeder dann seine Utopie verwirklichen, wenn sie eben ihr Ziel des Umsturzes sozusagen erreicht haben. And in, particularly in Mexico, there indigenous currents of resistance influenced anarchism there around the time of Ricardo Flores Magón. And one particular brand of anarchism that developed is referred to often as Maconismo. And that lacks that sort of centralizing monotheistic tendency and seems to be to lend itself more to pluralism. Achso, also in Mexiko ist es ein bisschen anders, da ist es eben ein bisschen pluralistischer, also gibt es eben diese indigenen Befreiungsbewegungen, oder die auch zum Teil anarchistisch beeinflusst sind oder so, aber... Zum Beispiel die Maronistas. Also die Maronistas? Ja, Maronistas. Ja. Die Maronistas. Ja. Also es ist jedenfalls nicht so extrem, dass da jeder nur sein Ziel da verfolgt und seine Meinung. Nee, kein allgemeines Wahrheitsanspruch. Ja, also eben nicht diesen Anspruch auf Wahrheit in den einzelnen Gruppen so gibt. Mhm. And so the ist das Buch eine Recherche oder ist Peter, weil er gerade den Begriff genannt hat, aktives Mitglied einer anarchistischen Sekte? Was ist deine Arbeit? Also war das eine Recherche, das Buch, oder bist du in irgendeiner Bewegung aktiv? Is it a research work, or are you a member of an anarchist sect? Are you active? I should ask him, basically. Yeah, I'm active. There a lot of research went into it, but I'd say most of it comes out of my experiences within the anarchist movement as an activist. Was sind deine Ideen? Okay. About what kind of activist? What were you doing there? What kind of activist? I spent a lot of time with anti-prison organizing, and then we were also organizing an info shop, a social center in our town. Also a cop watch. We watch the police to try to discourage police brutality. Anarchist Black Cross, ABC. Okay. Ja. Also er ist schon aktiv in der anarchistischen Bewegung. Also er hat natürlich auch sonst irgendwie Recherche betrieben, aber das meiste kommt halt aus seiner eigenen Erfahrung, die er innerhalb der Bewegung gesammelt hat. Und er selber ist insofern aktiv in so einer Gruppe, die halt da Gefangenen unterstützt, auch einen Infoladen betreibt. Dann gibt es dort auch sowas, das nennt sich Copwatch, also eine Gruppe Leute, die halt einfach schauen, Polizeiaktivitäten beobachtet, was die Polizei macht, vorgeht. Oder das Anarchist Black Cross, das ist vielleicht auch bekannt, oder? Also, ja, ist eigentlich auch so eine, ein anarchistisches Netzwerk zur Unterstützung, also auch bei juristischen Fragen, wie jetzt, wie heißt das jetzt, hier bei den Demonstrationen immer, was war? Ja, also, ja, im Prinzip wie die Rote Hilfe, halt bloß nicht, also halt anarchistisch, ja. Ja, also überhaupt das gegen das System der Gefängnisse und so weiter. You named critical resistance and anarchist backup. Yeah. I think, like, for example, like one of the positive things, for example, in the state is like this, like more widespread prison abolitionism ideas, which, for example, in Germany, like since a couple of years, quite like disappeared. Let's say. Like when there is some work on it, it's like also political prisoners, but also there is like. Yeah, I think I mentioned earlier how there was this racial barrier, and how a lot of the people of color who survived the earlier resistance movements put their energies into survival activism, and I think they've really laid the groundwork for what seems to be a growing prison abolition movement, just because the 2 million prisoners in the United States, it's huge, and so one of the main forms of activism was just supporting their friends and family members in prison, and that's really been setting a lot of the groundwork and growing into a larger movement for prison abolition. And two of the things I brought also, if anyone is interested, are two copies of a pamphlet that I wrote on the prison system. Okay. Also, er hat es auch nochmal angesprochen, dass eben gerade diese Aktivitäten für die Abschaffung von Gefängnissen überhaupt, dass er halt meint, dass es in Deutschland auch eher so eingeschlafen ist oder dass es eigentlich jetzt eigentlich auch nicht mehr gibt und dass es doch in den USA stärker ist. Und er, Peter hat jetzt dazu gemeint, dass es eben auch daran liegt, was er vorhin schon angesprochen hat, eben, dass viele dieser Gruppen damit beschäftigt sind, sich selbst auch zu erhalten, dass sie einfach fortbestehen und dass eben sehr viele eben in Gefängnissen auch sitzen und dass da eben das auch, also daher herrührt eben in diese erstmal die Unterstützung von Freunden und Verwandten, die eben in diesen Gefängnissen sitzen und dass das eben eigentlich auch so die Basis war für diese Bewegungen zur Abschaffung von Gefängnissen überhaupt. One thing that critical resistance is doing, which is very interesting. Also, Entschuldigung. Und er hat auch noch so zwei Schriften oder Exemplare dabei zu diesem Thema, als wenn das jemand interessiert. Ja. One thing that Critical Resistance, one organization, is doing that's very interesting, is they're addressing the prison system by addressing crime. Most of the prisoners in the U.S. are there for nonviolent offenses like drug possession. But there's still a lot of very real crime in the United States that disables poor communities. And in a lot of ways, we've been made dependent on the prison system and on the police. So this action is in certain neighborhoods, they're creating what are called harm-free zones, where instead of calling in police, they're trying to build stronger relations between neighbors again to deal with these crimes before they happen, to provide social support. Okay, also ein wichtiges Element von diesen Aktivitäten für die Abschaffung von Gefängnissen ist einfach auch, dass sie das Thema Kriminalität selber auch angehen und auch versuchen, in so vielleicht schwierigen Gegenden einfach sogenannte harm-free zones einzurichten, also oder zu etablieren, dass eben wenn da irgendwas vorfällt, man nicht gleich die Polizei ruft, sondern das heißt, sie halt versuchen da eben die gegenseitige Unterstützung und sozialen Zusammenhänge dazu zu stärken, dass eben die die selber die Probleme regeln und nicht, weil es im Moment eben sehr, sehr stark von diesem ganzen Gefängnissystem abhängt und sehr viele der Leute, die in diesen Gefängnissen sitzen, jetzt auch wegen kleineren Delikten oder auch nicht mal, also keine Anwendung von Gewalt, sondern vor allem Drogenbesitz oder sowas in diesen Gefängnissen sitzen. Aber sind denn die Bewegungen, die probieren, den Staat zu verändern, sowieso zum Scheitern verurteilt, weil der Staat natürlich die Macht nicht aus der Hand geben will und es so lange Gefängnisse und probates Mittel sind, um Leute mundtot zu machen? Solange kann der Staat einfach diese Gefängnisse nicht aufgeben und es hat ja offensichtlich funktioniert, da in Deutschland ja die Anti-Gefängnisbewegung nahezu tot ist. Und dementsprechend hat sich dieses Mittel ja offensichtlich bewährt. Und dementsprechend kann eigentlich dieses den Staat verändern wollen nur zu einem gewissen Grade sinnvoll sein. Im Endeffekt muss doch eine revolutionäre Bewegung immer dazu führen, den Staat aufzulösen im Prinzip, beziehungsweise selber so lange die Macht zu übernehmen, wie es notwendig ist, um gewisse Ziele durchzusetzen, die erreicht werden wollen. Did you get that? No. Yes. Yeah, how much sense it makes to be focusing on some sort of Persian abolition within the system, because it's, you know, it's that the government isn't going to give up prisons just by itself, you know, it's a useful tool of oppression. In the end, it's, you know, it won't be as concentrated on just getting rid of the government and messing them all together. And it seems like before that, getting rid of the prisons won't do much because I think he's taking them as a stunt. So he says, what point do these groups have? That they're trying to get rid of prisons within the system. That's how I understood it. I guess I would wonder where you would start. I mean, at least in the U.S., the prison system is an integral part of the government. And so in getting rid of the government, it seems to me like it's not just an abstract declaration that the government must go, but a concrete assault on the government and all its component parts. Mhm. Also ich denke, es ist halt eine Frage, wo man anfängt, sozusagen das System zu bekämpfen oder den Staat abzuschaffen. Und gerade in den USA ist eben dieses Gefängnissystem und Gefängnissystem ein sehr wichtiger Bestandteil des Systems. You ready? Ja. Und also insofern ist eben das auch ein konkreter Angriff auf das System, wenn man eben die Abschaffung der Gefängnisse fordert oder dagegen vorgeht. So. And to, I would say, at least a third of the US population that's targeted by the prison system, that's a very natural starting point for why they would see the necessity of abolishing the state. Why they would support an all-out struggle against it, because it's very personal. Once you've been targeted your whole life, you have friends and family locked up, and I think more so than just reading some pamphlet that says the government needs to be abolished, it's important for people to start from their experiences, and in this sense, the prison system really sticks out as the truest face of the government. Also es ist einfach so, dass ein Drittel der Menschen in den USA in irgendeiner Weise davon betroffen sind, von diesem System. Und es ist deshalb einfach dadurch, dass eben sie selber oder Verwandte da irgendwie im Gefängnis sitzen oder Freunde. Und dass das deshalb einfach ein sehr guter Ansatzpunkt ist, weil eben dieser persönliche Bezug halt schon sehr, sehr wichtig ist oder also wahrscheinlich mehr Effekt hat oder besser ist als irgendwelche Texte, wo halt dann drinsteht, dass man das System abschaffen soll. Also diese persönliche Erfahrung ist eigentlich dann ein natürlicher oder ein guter Ansatzpunkt, um eben Leute dafür zu gewinnen. Ja. Also the consequences of an anti-prison movement would increase the movement's capability of supporting prisoners, which is very important, and then also build stronger organizations of resistance in the neighborhood that can also exercise mutual aid, keep out crime, take care of one another, heal the problems that stem from isolation, and can really form a good basis for revolution as long as it's realistic, as long as it doesn't pretend that its only goal is a change of law on paper, which these aren't like that. They're after real concrete change in people's lives. Also wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang, dass es um konkrete Ziele geht, die auch was zu ändern, dass es nicht irgendwie sinnlos aussieht, was da wirklich gemacht wird oder auch sinnlos ist. Und dass eben auf diese Weise auch Unterstützung für die Gefangenen überhaupt selber eben auch gestärkt wird oder mobilisiert werden kann. Und auch eben Strukturen geschaffen werden, soziale Strukturen in diesen Nachbarschaften oder Stadtteilen, die eben als Basis für weitere Aktivitäten dienen können. Also es ist eben nicht reformorientiert, sondern es hat eben konkrete realistische Ziele. Ja? Yeah. Not just for change on paper? Ja, yeah, das habe ich gesagt. Oh, okay, cool. Did you have a follow-up? Ja, aber diese konkreten realistischen, also in Anführungsstrichen realistischen Ziele, wie ich finde, dadurch, dass ich finde sie nur deshalb nicht, ich finde sie daher unrealistisch, als dass der Staat halt meiner Meinung nach diese Gefängnisse nie abschaffen wird, nie abschaffen kann. Die Leute da zu unterstützen, ist mit Sicherheit richtig und mit Sicherheit auch sinnvoll. Aber die Tatsache, der Versuch damit was zu verändern, ist schon sehr, sehr unrealistisch halt. Und im Endeffekt sieht man auch an den vergangenen Bewegungen, dass sobald die Bewegungen eine bestimmte Größe und eine bestimmte Aggressivität gegenüber dem Staat erreicht haben, sie immer stärker unterdrückt wurden und immer stärker versucht wurden zu zersplittern. Der Staat hat immer stärker versucht, sie zu zersplittern, was halt im Endeffekt dazu geführt hat, dass diese ganzen Bewegungen, die er aufgezählt hat, die in den 70er und 80er Jahren waren, nicht mehr vorhanden sind in dieser Weise. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, okay, aber ich nehme es trotzdem, weil es das Einzige ist, was mir gerade einfällt. Die einzige Bewegung, von der ich weiß, dass sie wirklich das geschafft hat, den Staat zu stürzen, waren noch Che Guevara und Fidel Castro, die schnell organisiert haben und schnell zugeschlagen haben. Dadurch hatte der Staat keine Chance, groß das sich zu überlegen, ja, wie reagieren sie darauf und wie organisieren wir das, dass wir die zersplittern und zerschlagen. Das ging einfach nicht. Es ging so schnell, dass sie sich nicht wehren konnten. Was ist der Ergebnis? Okay. The government will never get rid of the prisons, right? That's basically his first point. It makes sense to support the people in the prisons. But so he doesn't, they're not realistic goals, you said. Yeah, he said it's not realistic that you can think you can change something within the state. Past movements have shown this once they reach a certain size, they're eliminated by the government and knocked down. And the ineffective is that all the movements you talked about in the 60s and 70s don't exist anymore. And he had the counterexample of Guevara and Castro. They were succeeded. He followed that for the bad example. He said they were successful because they were so quick. They didn't, you know, it wasn't all this concentrating on organizing and splitting. It was just the quickness of it that took them as part of the prisons. So he says the slow build up in his mind seems a little bit unrealistic and a little bit worse. As far as I got it. Okay. I wonder if I should just let this keep going, or... Yeah. We can go get a drink or something. Just keep going. Just keep going. I should, you think? Yeah. Okay. Or you want to answer? Yeah, okay. You brought up a number of things. In response to the first thing, for the most part, they're not asking the government to get rid of the prison system. They're trying to make changes on the ground. Also weil ich möchte jetzt einzelne Punkte anspringen. Also zunächst einmal, sie gehen jetzt nicht direkt zum Staat und sagen, hier schafft die Gefängnisse ab, sondern sie machen halt einzelne Aktivitäten so auf on the ground. Im normalen Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da hinstehen und schafft die Gefängnisse. For the next point of movements growing to a certain size and then being knocked down. Repression is inevitable, but I don't think defeat is inevitable. And by looking at it that way, you prevent yourself from looking at specifically what went wrong, why they lost, and what could have been improved. And a lot of mistakes can be identified in those movements, the strategies that they used. For instance, with the Black Liberation Army being repressed by the government, they made some very basic mistakes that made it easy for the government to put them all under surveillance. Mm-hmm. Also es ist sicher so, dass Repression nicht verhindert werden kann, aber man kann verhindern, dass eben die Repression einen wirklich dann die Gruppe oder so wirklich zerstört. Und indem man einfach halt sich anschaut, woran frühere Gruppen irgendwie gescheitert sind, welche Fehler gemacht wurden, und man kann da durchaus einige Fehler identifizieren, gerade zum Beispiel auch bei der Black Liberation Army, wie es eben dazu gekommen ist, dass sie dann alle da irgendwie verhaftet worden sind und aus dem Verkehr gezogen worden sind. And then also with the example of Guevara and Castro, that's just such a completely different context. My understanding of that history is that one of the things that they did to get support very, very quickly was they killed landlords and redistributed the land back to the peasants. But in the U.S., people don't even want land. You know, they want lawns with nicely mown grass, and they wouldn't know what to do with lands. They want supermarkets. So it's just so far divorced from any experience or understanding of freedom that moving quickly in the United States. Oh, you want to? Yeah. Also das Beispiel Che Guevara und Castro ist halt insofern wirklich sehr schwierig, weil es halt wirklich ein ganz anderer Kontext war. Meint halt, dass so viele er weiß, eben vor allem dadurch sehr große Unterstützung bekommen haben, indem sie eben die großen Großgrundbesitzer enteignet haben und das Land den Leuten zum Bauen gegeben haben. Und sowas ist natürlich in den USA gar keine Rolle. Die Leute spielen gar keine Rolle. Die Leute wollen kein eigenes Land, die wollen Supermärkte und solche Sachen. Basically what it would look like in the US for people to move quickly would be maybe 100 anarchists, maybe 1,000 anarchists could get together secretly without the government knowing, maybe 1,000 tops, spend a few months learning the very basics of how to use guns, and they would go up against over 1 million police, including tens of thousands trained in special SWAT tactics, over 1 million military, hundreds of thousands of spies, and it would be like a Rambo movie on TV. It would just be a total slaughter. Not to mention against the rest of the population. against the rest of the population. Yeah. Right-wingers. Also vielleicht könnten ja irgendwie 100 oder 1000 Anarchisten wirklich für eine Weile sich irgendwo zurückziehen und sich mit trainieren, also schießen lernen und sowas. Aber dann würden sie halt immer noch gegen Millionen von Polizisten, Millionen von gegen die Armee, also auch eben Spezialeinheiten der Polizei, gegen Geheimdienstleute und wahrscheinlich auch noch gegen den Rest der Bevölkerung stehen. Und das käme dann halt eher wie so ein Rambo-Film irgendwie dann rüber. Wenn man das so sieht, dann müsste man noch aber auch sagen, wenn die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gar keine Veränderung will, warum sollte man ihnen die dann aufzwingen? Then why do you want to force the change? I don't think I want to enforce a change on the majority, but it's a question of what is this political unit in which there's a majority and a minority. If through some historical circumstance the United States had been broken into four parts, then what was once a minority would now be a majority. It's totally arbitrary. Mm-hmm. Also er möchte jetzt hier nicht irgendwie Mehrheit sein Willen oder so aufzwingen, aber es ist halt immer die Frage, was ist die Einheit, welche ist dann die Mehrheit und die Minderheit. Also wenn man jetzt, wenn es irgendwie vier Teile in den USA geben würde, dann würden die Mehrheitsverhältnisse ganz anders aussehen. So what it comes down to is that the system as it exists now is based on crafting the opinions of the majority to win acceptance of a certain social order that must be. The social order didn't come out because a majority voted it into place. And ultimately, I mean, I revolt, we revolt, maybe because we think it's bad, you know, for you know, loftier abstract reasons, but ultimately because we can't be free in the current system as a minority, even as individuals. Mm-hmm. Also es geht halt auch darum, dass wir als Individuen nicht in diesem System frei sein können und dass praktisch das die Medien oder auch das, der Staat alles dafür tut, eben dieses System, so wie es jetzt ist, oder diese Vorstellung, wie es sein sollte, eben zu stützen und weiter zu verbreiten. Sie schafft eine Mehrheit. Ja, und auf diese Weise eben erstmal so eine, diese Mehrheit überhaupt erst erzeugt hat. Also es ist nicht so, dass praktisch die ursprünglich eben alle dafür gestimmt haben, wie so eine Art Gesellschaftsvertrag oder sowas. Ja, genau darum geht es ja. Es geht ja darum, dass die Leute, die sich unfrei fühlen oder die unterdrückt werden, dass wir Hilfe brauchen, so, um dieses System zu verändern. Aber gleichzeitig können wir nicht, das ist ja das Problem, wenn man das macht, wenn man dieses System verändern könnte, wenn man das machen würde, dann stünden auf der anderen Seite genau die Leute, auf der wir jetzt stehen. Die dann sagen so, ja, wir wollen aber Supermärkte und wir wollen den radikalen Kapitalismus, wir wollen die Umwelt zerstören, so. Die stehen doch genau auf der anderen Seite so. Und im Endeffekt... Ich halte es für mich auch nicht bereit, diese Diskussion. Das ist erstens reformistisch und zweitens werden so viele Leute nicht gefragt, ob sie beziehungsweise erstens haben sie keine Supermärkte, für Hunger und Verdursten und so weiter. Ich weiß auch. Und werden auch nicht gefragt. Ja. Yeah, he said it was what he was saying is reformistic and so. Is what? Would be reformistic and that there are people who don't have any supermarkets. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So, but did you understand what he said? I understood the first thing, and now with the second guy. Yeah, but you understood the first. Mm-hmm. It's in chapter 8. It's called Alternatives. Could you further that later on? Just short, just a bit. Okay. Okay. Vielleicht kann er, weil die Frage an Peter gerichtet war, vielleicht kann er einfach was dazu sagen. Okay, if it becomes a group discussion. Okay, also wenn ihr lieber in der Gruppe diskutieren wollt, das findet ihr auch in Ordnung. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, hast du angedeutet, dass es sinnvoll wäre zu analysieren, welche Arten von gewaltvollen Widerstand es gegeben hat und inwiefern der erfolgreich war oder woran er auch gescheitert ist. Kannst du da noch mehr Sachen sagen, was gut gelaufen ist, wo es zum Beispiel erfolgreiche Beispiele gab oder wo auch Fehler gemacht wurden? History of like when new movements have been done in the past, when they've been unsuccessful, with what tactics, when they've been successful, I mean like examples, like what mistakes were made, etc. Mm-hmm. You can also recommend books too. Yeah. in the US? What you can answer? It's really hard to come up with examples that are ultimately successful because we haven't been ultimately successful yet. But I think there are some specific examples for short-term fights, whether it's within the environmental movement to save a particular forest from being cut down. Also es ist schwierig, jetzt irgendwelche Beispiele dafür anzubringen, wo es wirklich dann im Endeffekt erfolgreich war oder in allen Bereichen, weil so weit sind wir halt noch nicht gekommen. Aber es gibt durchaus Teilerfolge, eben gerade von bei den Umweltaktivisten oder so. One example that I could think of from personal experience of a successful example would be around anti-prison organizing, that basically prisoners at these maximum security prisons in Virginia, where I live, were being beaten by guards. And they were also fighting back and defending themselves. normally what would happen is any action against a guard, they would get a severe sentence, you know, they'd have even longer time to spend in prison. And if you're accused of anything in prison, then the conviction is almost automatic because the witnesses are other guards. Also ein Beispiel noch aus seiner eigenen Erfahrung eben in dieser Sache mit den Gefangenenunterstützung. Also gibt es so ein Hochsicherheitsgefängnis in Virginia und da gibt es eben auch die Fälle, dass eben Gefangenen da immer geschlagen worden sind von irgendwelchen Wärtern oder zum Teil dann halt sich gewehrt haben, zurückgeschlagen haben, aber es halt immer so die Wärter waren halt immer die Opfer und es gab dann eben sehr, sehr harte Bestrafung. But a different factor, which was, it was an interesting combination of tactics, was when activists from the outside protested outside of the prison and got media attention in support of the prisoners, despite the fact that the prisoners were being violent. So the fact that they weren't isolated, then instead the prison decided to back off, and for a while we heard from the prisoners on the inside that violence against them decreased because this combination of penalties, that the inmates would fight back and also there would be negative attention from the outside and support for that fight. Also da konnte durch irgendeine Protestaktion irgendwie schon eine Aufmerksamkeit oder eine Öffentlichkeit erzeugt werden, die da eben da Druck ausgeübt hat und dann dass eben die Leitung des Gefängnisses da eben so ein bisschen zum Rückzug da genötigt hat und eben die Gefangenen hat. Also es war dann so eine Kombination aus Gegengewalt der Gefangenen und der Demonstranten, die da, oder Aktivisten, die ja dann vor dem Gefängnis da auf diese Probleme aufmerksam gemacht haben und es halt dann auch geschafft haben, dass eben der Fokus mehr auf der Gewalt der Wärter war. And also if you read English, I'm not sure if it's been translated into German, but the book Direct Action by Anne Hansen, who was in a Canadian urban guerrilla group, has some interesting discussion of that, of a group that used things like bombings and what the effects were and the relationship with peaceful movements. So I would recommend that book. Okay, also eine Buchempfehlung zu diesem Thema auf Englisch heißt Direct Action von Anne Hansen. Anne Hansen. Und da geht es eben auch darum, um eben dieses Verhältnis zu gewaltfreien Bewegungen und Anschlägen und so weiter. And also to refer again to the question of supermarkets and all that. Things like supermarkets and wage labor don't just appear out of thin air because someone prefers living that way. They're based on a large amount of coercion. Supermarkets are based on the destruction of small farmers, which was very coercive and involuntary in the United States. And ultimately, in an anti-authoritarian world, if it came down to choice, I would say that someone could have a supermarket and the avocados and tomatoes and bananas in them if they were willing to grow that themselves rather than subjugating someone else to essentially be a slave to make that for them. Also nochmal auf die vorherige Frage zurückgehend, also mit den Supermärkten, also die entstehen halt auch nicht aus dem Nichts, sondern geht halt auch darauf zurück, dass eben da kleinere Farmer, Bauern da verdrängt worden sind. Und wenn in einer freieren oder anderen Gesellschaft, glaube ich, wenn man dann die Wahl hat oder so, würde er auch annehmen, dass Leute vielleicht dann lieber ihre eigenen Sachen da anbauen oder in der Umgebung da kaufen und das nicht so die unbedingt so die bevorzugte Wahl in der Supermarkt ist. I think when suddenly middle class people have oder weil es eben auch Versklavung oder Ausbeutung von anderen bedeutet. I think when suddenly middle class people have to bear the weight themselves of their choices, then all of a sudden their preferences will become radically different. They might not want to be living in cesspools of toxic waste and working 20 hours a day just to be able to enjoy bananas and automobiles. They suddenly become less attractive. Okay. Also, ja, also ich habe gerade nicht alles mitbekommen, aber also wenn sich eben auch solche Mittelschichtsleute irgendwie dann da mehr bewusst werden und also wenn sie alles selber produzieren müssen, was sie konsumieren, würde das Geschmack schnell ändern. Achso, dann würden sich ihre Vorlieben und ihr Geschmack sich auch sehr schnell ändern. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, ich habe was dazu sagen soll. Aber ich finde, das ist eine Milchmädchenrechnung, dass die alle Leute, die vorher in Saus und Braus gelebt haben, sage ich mal, dann nur weil sie es einfach nicht mehr haben können, weil das System geändert wurde, dann plötzlich sagen so, ja stimmt, jetzt ist mir das viel zu anstrengend, das selber zu machen. Ich glaube eher, dass diese Leute dann sagen würden, wir müssen das System wieder ändern, dass ich wieder das kriege, was ich haben will, ohne viel dafür zu tun. Und das Problem liegt ja darin, finde ich, dass diese hochindustrialisierten Länder, bei denen leben die Leute halt auf einem relativ hohen Standard, sodass diese Leute gar keine Veränderung wollen. Gleichzeitig wollen aber alle anderen, die in Unfreiheit leben, die wollen ja die Veränderung. Aber wenn man in diesen Ländern anfangen würde, die Revolution zu starten, dann würde es daran scheitern, dass die Länder zu arm sind, da sind keine Mittel, von da aus kann man schlecht organisieren und die haben keine Infrastruktur und sowas. Andererseits kann man aber industrialisierte Länder nahezu unmöglich übernehmen, weil die alle eine extreme Armee haben und revolutionäre Widerstände niederschlagen. Und außerdem macht die Bevölkerung mit, das heißt, die Länder sind, selbst wenn sie übernehmbar wären, nicht haltbar im Endeffekt. Wir müssen auch übersetzen, deshalb. Okay, so, I think the middle child left won't change their desires if suddenly I have to do everything they can to get back to power or whatever it was. And I think that the problem has to do with the industrialized countries don't want to change and everyone else does. It's impossible to start a revolution in the non-industrialized countries because they don't have the means to do it. In the industrialized countries, it's too difficult because of the extreme army, the repression, and the way that we see it. So it's impossible to start a revolution in non-industrialized countries? Yeah, because they don't have the means to do it. I didn't ask. Yeah, well, doesn't have the infrastructure and the means, and the other countries have the military power to prevent such. It wasn't too much a question. So keep a note that they're better off the way it is right here in our own countries, and so they support this kind of system. Okay. I disagree with what you said about it being impossible to start or have a revolution in non-industrialized countries. That seems to be where it comes from most often, most successfully. But if you seem, maybe I understood this wrong, but if you think that it's not possible to have a revolution, then I guess that's just a difference that will affect your choices and will affect my choices. Fortunately, well, maybe if more people thought that revolution were possible, then it would be more likely. But I also want to get this person's question. Also, zuerst mal, glaubt ihr nicht, dass Revolutionen in solchen nicht industrialisierten Staaten nicht möglich sind oder sonst, sondern im Gegenteil, würden gerade in diesen Ländern bis eben sehr häufig solche Aktivitäten oder Bewegungen. Und was war der zweite Punkt? The second point. If you disagree, then specific your choices. Achso, ja, genau. Er hat auch glaubt, dass vielleicht, wenn einfach mehr Leute auch an die Revolution glauben würden oder an die Möglichkeit der Revolution glauben würden, dass es dann eben auch eher möglich wäre. Also das ist eben auch, weil sieht er halt auch als einen entscheidenden Faktor in den industrialisierten Ländern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Menschenbildes und wie man den Leute einschätzt. Insofern kann man dann halt, das ist letztendlich vielleicht auch eine Glaubensfrage. So, ne? Do you have a question? Okay, she has a question here. I'm sorry. Wie würdest du jetzt so Widerstandskämpfer in anderen Ländern von deinem Land aus unterstützen können? Support service on the lands? Yeah, from your own land. Yeah. I think that's one of the most difficult questions that we face, and one that really hasn't been answered satisfactorily, and if you all understood the question of yeah, how to support resistance in other countries and have thoughts, I'd love to hear. But I think one of the important things, or maybe two important ground rules, would be make sure not to create dependency, that people have to be the ones to liberate themselves, and you can give support as long as it doesn't become overwhelming. And then also, it's important to be critical and to keep your own reasoning, but you have to trust other people to know their situation best and learn from them rather than try to teach them, and so ask what kind of help they need. And if they're not asking for help, then trust that they know what's best. Okay. Also, die Frage ist, ja, war ja auf Deutsch. Okay. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Frage und hat da jetzt bisher auch noch keine befriedigende Antwort irgendwie gefunden, aber er denkt halt, dass es sehr wichtig ist, dass eben da keine Abhängigkeiten geschaffen werden, dass man also schon so unterstützt und kritisch, auch kritisch unterstützt, aber eher halt so im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch wenn eben nicht eben auch darauf hört, was die Leute dann vor Ort sagen. Also wenn, weil man sollte einfach davon ausgehen, dass die ihre eigene Situation besser einschätzen können als wir. Und wenn sie jetzt auch keine konkrete Hilfe wollen oder so, dann wird es auch wissen sie schon warum oder so. Ne? Dann ist es halt ihre Einschätzung der Situation, wie sie ist. Ja. Ja. Ich habe keine Frage, aber ich möchte nur noch klarstellen, dass ich schon an revolutionäre Kräfte glaube und ich glaube, dass es möglich ist, diese Welt zu verändern. Aber bisher habe ich noch keine durchführbaren Vorschläge gehört, wie es machbar ist. Also nur entweder mit dem Kopf durch die Wand oder so eine Zermürbungsprozesse, die bei großen Staaten einfach gar nicht fruchten können. Was the last part? So there are only two ways of it. Try to one work would be to break through the wall. Yeah, just without really thinking or organization, just do something. Right. And the other part, the other thing would be that people just trying over a large period to step by step. Ruin the system, but it doesn't work with such great countries or system. Mm-hmm. But he does think he thinks it's possible. Okay. He just kind of know how. I don't know how either. As <That's> how. I think that there's more than just two ways, and I think rather than finding the most correct way, often it seems to work best when there's a diversity of ways being employed at once, and different people using different strengths. Attacking along different paths, rather than the traditional answer, which has been bring everyone into one organization or one strategy, which inevitably makes disagreement. I think it can be more effective when multiple paths are chosen at once. Okay, also er weiß natürlich auch noch nicht so genau, was ist das Optimale ist oder wie man das wirklich erreichen kann. Aber er glaubt halt, dass es besser ist, wenn es eben verschiedene Wege gegangen werden gleichzeitig und man dass diese sich halt ergänzen, anstatt zu versuchen, alles in eine Richtung zu lenken. Also wie das halt so traditionell irgendwie gewesen ist. Und er glaubt nicht, dass es nur diese zwei Gegensätze gibt. Okay. Anyone else? Sonst noch? Thank you all for coming, and if you're interested, I have books here, and then also, like I mentioned, the pamphlet on the prison system. If you have anything else to say, I'll be around. Thanks a lot for coming.